Ist Fremdenfeindlichkeit angeboren? Ein Blick in die Kulturgeschichte von den Griechen und Römern bis zu den Genoziden im 20. Jahrhundert zeigt, dass Menschen zu allen Zeiten fremdenfeindlich waren, andere Gruppen als minderwertig angesehen, versklavt und vernichtet haben. Auch die empirische Psychologie legt nahe, wir haben eine angeborene Neigung zur Fremdenfeindlichkeit, die man nur mit zivilisatorischer Anstrengung kontrollieren kann, was inzwischen auch von der Neurologie erforscht ist. Zeigt man Probanden Fotos nur für eine 1/20 Sekunde, können sie die Gesichter darauf nicht bewusst erkennen. Sie haben allenfalls eine Ahnung, dass da etwas war. Handelt es sich allerdings um Gesichter einer anderen Ethnie, beispielsweise wenn weiße Amerikaner Gesichter von Afroamerikanern sehen oder umgekehrt, reicht dieser kurze Augenblick aus, um die Amygdala zu aktivieren, die bei Angst und Ekel eingeschaltet ist und als Warnmechanismus funktioniert. Das Erschreckende dabei, die Neuronen für Gesichtserkennung reagieren zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Zur Erinnerung: Affen, denen man Bilder von Schlangen zeigt und dabei einen harmlosen Stromstoß verpasst, entwickeln eine langanhaltende Schlangenphobie. Einen ähnlichen Effekt kann man auch bei Menschen beobachten. Sehen Sie das Gesicht einer fremden Ethnie, funktioniert Angstkonditionierung durch einen leichten Stromstoß oder Knall deutlich schneller als mit einem Gesicht der eigenen vertrauten Ethnie. Und wer ohnehin schon Vorurteile über eine fremde Gruppe hat, überschätzt auch deren physische Nähe. Im Vergleich zum Rest der Bevölkerung glauben fremdenfeindliche US-Amerikaner, Mexiko-Stadt würde deutlich näher an den USA liegen, als es tatsächlich der Fall ist. Noch mehr Hinweise deuten darauf hin, dass die Neigung zur Fremdenfeindlichkeit angeboren ist. Kinder gelten zwar als unvoreingenommene Kosmopoliten, da sie unterschiedslos mit allen spielen. Die gängige Meinung ist deshalb, dass erst die Gesellschaft sie zu Rassisten macht. Doch das stimmt nur zum Teil. Denn die Neigung zur Abgrenzung ist in ihnen schon angelegt. Nur wenn Kinder in einer ethnisch gemischten Umgebung aufwachsen, bleiben sie relativ vorurteilsfrei. Doch sobald eine Ethnie überwiegt, kann man schon bei Kindern im Alter von 4 Jahren negative Einstellungen über Spielkameraden einer anderen Hautfarbe nachweisen.